Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich möchte heute Abend mit Daniel Schwert über zwei Dinge reden, aber lassen wir uns ein bisschen Zeit für die Begrüßung. Guten Abend, Daniel. Hallöchen, guten Abend. Ja, ich schicke voraus, um welche Themen es geht. Einmal das Pflichtexemplar Weitergeltungsgesetz und zum Zweiten, das machen wir dann aber zuerst, das Mittelstandsförderungsgesetz. Dann lass uns doch einfach erstmal das Mittelstandsförderungsgesetz sprechen, denn du hast ja im Juli dieses Jahres eine Rede dazu gehalten und da sind ja undemokratische, haarsträubende Dinge zutage gekommen, was man da so vorhat. Aber dann möchte ich dir das Wort geben, berichte doch mal eben kurz, was der Ausgang war und was aus eurem Antrag jetzt geworden ist. Ganz kurz zum Mittelstandsfördergesetz. Das ist die Idee der Landesregierung bzw. des Wirtschaftsministeriums, den Mittelstand Nordrhein-Westfalens zu fördern. Das ist ja eine löbliche Angelegenheit, das zu tun. Und daraufhin haben sie eben ein Gesetz auf den Weg gebracht, welches allerdings größtenteils aus Absichtserklärungen und Worthülsen besteht. Da sind nur relativ wenig konkrete Sachen drin. Aber das, was da konkret drin steht, das hat es in sich. Da wird nämlich eine sogenannte Clearingstelle Mittelstand eingerichtet, die jedes Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalens, und zwar schon, wenn es noch in den Ministerien bearbeitet wird und noch bevor es sozusagen an das Kabinett, sprich die Minister, und noch bevor es an die Abgeordneten geht, begutachten kann. Wir sehen da natürlich die Gefahr, ein Einfallstor für Lobbyismus drin. Fakt ist aber, dass sie das Gesetz unbedingt wollen, und aus diesem Grunde haben wir Änderungsanträge für dieses Gesetz erarbeitet. Das Gesetz ist also noch in der Beratung. Es wird am Donnerstag abgestimmt. Und in diesen Änderungsanträgen wollten wir wenigstens, ich sag mal so, das Schlimmste verhüten. Wir wollten auf diese Clearingstelle möglichst große Transparenz anwenden. Das sollte öffentlich sein. Die ganzen Dokumente sollten veröffentlicht werden. Auch abweichende Stellungnahmen sollten öffentlich sein. Wir wollen natürlich eigentlich gerne, dass der Landtag mitbestimmen darf, wer in diese Clearingstelle rein darf. Wir wollten aber auch zum Beispiel den Begriff der Nachhaltigkeit stärker in diesem Mittelstandsförderungsgesetz verankern, als das derzeit der Fall ist. Da wird immer wieder von Wachstum geredet. Ja, das waren so unsere Änderungsanträge. Lass mich schon ganz kurz unterbrechen, denn das, was du gesagt hast und was dir so locker über die Lippen kommt, ist ja schon ein Riesenhammer. Denn wenn man sich mit dem Thema Lobbyismus beschäftigt, liegt ja genau da ein Kernproblem. Das Kernproblem ist ja, dass es immer gewisse Kreise gibt, die möglichst früh ein Interesse daran haben, Gesetzesentwürfe in die Finger zu kriegen, um entsprechend reagieren zu können. Und das ist ja kein Geheimnis, dass es immer Lobbygruppen besser gelingt als anderen. Und deswegen allein schon ist das ja ein Hammer. Und noch eine Frage dazu. Ich habe mir deine Rede im Juli noch mal eben angeguckt. Dazu als Tipp einfach mal Schwert und Mittelstandsförderungsgesetz bei YouTube eingeben. Da wurde das Wort Ermächtigung von dir verwandt. War ja auch eine kleine schöne Anekdote dabei. Vielleicht möchtest du noch dazu etwas sagen, weil das war ja auch hanebüchen, welche Möglichkeiten da eingeräumt werden sollen. Und zwar ist das eigentlich, das sehen manche Gesetzesentwürfe gerne vor, dass man so Durchführungsbestimmungen, also ich sag mal Detaillierungen des Gesetzes, nicht schon im Gesetz regelt, sondern die Landesregierung dazu ermächtigt, und das ist auch der Begriff, der in dem Gesetz verwendet wird, deswegen verwende ich den da auch, solche Ausführungsbestimmungen selber zu erlassen. Da kann man dann eben so Details drin regeln, hier für den für das Mittelstandsgesetz zum Beispiel. Die Besetzung dieser Clearingstelle. Welche Lobbyverbände, welche Gruppen sollen denn da drin vertreten sein? Das kann die Landesregierung gemäß diesem Gesetz sozusagen freihändig bestimmen. Gut, dann komm noch mal zu den Änderungsanträgen, die ihr eingebracht habt. Ja, mit dem Hintergedanken, dass sich diese Klärungsstelle ja wohl nicht verhindern lässt und auch unter der Maßgabe, dass man sagt, wenn wir schon mit Lobbyismus zu tun haben, dann lieber mit einer geregelten Form als mit einer ungeregelten. Also sprich, es ist ja kein Geheimnis, dass dieser Lobbyismus, diese Einflussnahme auf Gesetze, dass die jetzt schon stattfindet. Und da wäre es doch schön, wenn man diese Clearingstelle wenigstens so gestalten kann, dass sie ein Maximum an Transparenz darstellt und so. Und diese Änderungen haben wir halt alle eingebracht. Und auch die Punkte mit der Nachhaltigkeit und so weiter. Und die wurden in dem Ausschuss jetzt in der Anhörung oder nach der Anhörung in der Besprechung im Ausschuss samt und sonders abgelehnt. Das waren insgesamt 9 Änderungsvorschläge, die wir da gemacht haben. Wir haben die extra einzeln abstimmen lassen und nicht als Paket, um allen sozusagen die Gelegenheit zu geben, der sich das rauszupicken, was unterstützungsfähig ist. Und wir haben auch eine sehr weite Unterstützung von der CDU und auch größtenteils der FDP bekommen. Nur halt die Regierungsfraktionen SPD und Grüne haben da also geschlossen gegengestimmt. Auch interessanterweise, als es um das Thema der Nachhaltigkeit ging, wo ich ja wenigstens erwartet hätte, dass die Grünen ein bisschen Bauchschmerzen haben, gegen Nachhaltigkeit und für Wachstum zu stimmen, aber das tun sie einfach. Es ist allerdings, und das ist das Erfreuliche in dieser Sitzung, einer unserer Änderungsanträge angenommen worden, und zwar ging es da um einen, ja, einen relativ kleinen Punkt, Zertifizierung mittelstandsfreundlicher Kommunen. Da stand ursprünglich im Gesetzestext die explizite Nennung eines Gütesiegels. Und wir finden es nicht angemessen, dass, ich sag mal, ein kommerzieller Anbieter von Zertifizierungen im Gesetz genannt wird. Und das ist also tatsächlich zugestimmt worden seitens der Regierung. Und dann, damit können wir also uns jetzt rühmen, dass wir so einen winzig kleinen Einfluss auf dieses Mittelstandsgesetz tatsächlich haben nehmen können. Und das ist mir jetzt eine besondere Freude, das ist die Initiative einer Basisgurke gewesen, ist René Rüderstein, der in dem AK Wifi aktiv ist, der hat letztlich diesen Anstoß dazu gegeben, dass wir auf diese Zertifizierung hinweisen. Ja, dann hast du es schon super zusammengefasst. Also irgendwie haben wir das jetzt einfach mal hinbekommen als Piratenpartei und Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, dass, wie du sagst, die Basisgurke Einfluss genommen hat, das durchgedrungen ist und auch tatsächlich am Ende zum Erfolg, wenn es auch ein Erfolgchen ist, aber zum Erfolg geführt. Und naja, da kann man vielleicht kein Champagner aufmachen, aber ein Piccolo Sekt ist doch wohl drin. Das kann man auf jeden Fall. Wir werden das auch, also am Donnerstag geht das Ganze ja ins Plenum, also sprich nochmal in die große Runde. Da wird nochmal dazu die Plenarreden gehalten. Da werde ich diesen Änderungsantrag, also auch die Punkte, die jetzt abgelehnt worden sind, nochmal einbringen und auch nochmal einzeln abstimmen lassen. Ich erwarte da jetzt keine Wunder von, aber zumindest können wir damit halt auch nochmal dokumentieren, wie wenig Entgegenkommen eigentlich da gewesen ist. Wenn man sich diese Änderungsanträge mal anguckt, da haben wir uns schon sehr drum bemüht, dann möglichst großen Konsens, möglichst große Zustimmungsfähigkeit herzustellen. Und ja, das werden wir dann halt eben dann nochmal live erleben am Donnerstag. Da sollten wir vielleicht nochmal drauf eingehen, dass wir nochmal drüber sprechen, an so einem Beispiel, wo die Grünen jetzt genau dagegen gestimmt haben, wo du sagst, das kann ich so gar nicht verstehen. Das wäre doch auch ein Argument für die Zukunft. Und wo wir auch sagen können, so funktioniert Politik im wahren Leben, unabhängig von dem, wofür die Parteien eigentlich stehen. Ja, in dem Falle bei dem Mittelstandsfördergesetz habe ich so das Gefühl, ohne dass ich das natürlich jetzt sagen kann oder sicher sagen kann, ne, wir haben es hier mit einer Koalition zu tun aus SPD und Grünen und die werden sich schon, denke ich, ihre Zuständigkeiten untereinander verteilt haben. Das ist natürlich genau dieser Politikstil, den wir ablehnen, dass man da eben nicht nach sachlichen Argumentationen dran geht, sondern nach einem Koalitionskalkül. Und da wird es wahrscheinlich drum gegangen sein, dass letztlich bei dem ganzen Wirtschaftsthema vermutlich die SPD die Richtung vorgibt, während die Grünen halt eben andere Politikfelder haben. Also ich denke, das tritt da einfach zutage. Ja, offensichtlich. Gut, dann lass uns nochmal zu dem nächsten und letzten Thema für heute rüberwechseln, und zwar dieses grausam lange Wort. Ich sag's nochmal, Pflichtexemplar Weitergeltungsgesetz. Was ist das denn? Ja, jetzt ist es so, dass das eigentlich schon, das ist schon was Abgeleitetes aus dem Pflichtexemplargesetz. Um da jetzt mal den Bogen zu spannen, erstmal zu den Pflichtexemplaren. Es geht darum, dass Nordrhein-Westfalen, und zwar in Form der Landesbibliotheken und Universitätsbibliotheken, das sind 3-4 Stellen in Nordrhein-Westfalen, damit beauftragt sind, das kulturelle Gedächtnis unseres Landes herzustellen. Und die kriegen von jedem Buch, welches in Nordrhein-Westfalen verlegt wird, ein Exemplar, das sogenannte Pflichtexemplar, übergeben, mit der Aufgabe, das eben zu archivieren. Nun ist dieses Pflichtexemplargesetz ausgelaufen, und zwar schon zum 1. Januar diesen Jahres, sodass wir jetzt seit Januar also praktisch keine Verpflichtung mehr haben, diese Pflichtexemplare zu sammeln. Das ist natürlich nicht so schön, weil dieses kulturelle Gedächtnis, das ist ja nun etwas, was wir uns wünschen, dass es archiviert wird. Aber das kommt jetzt noch hinzu, in der bestehenden Variante fehlten halt alle Arten von elektronischen digitalen Medien. Es gibt ja nun immer mehr Bücher, die eben nicht mehr auf Papier produziert werden, sondern ausschließlich elektronisch vorliegen. Und man hat sich dann auch gedacht, es gibt auch viel Kulturgut in Form von zum Beispiel Webseiten. Wie sieht es denn damit aus? Und dann hat also die Regierung einen Gesetzentwurf des neuen Pflichtexemplargesetzes vorgelegt, in der sie eigentlich so mehr oder weniger reingeschrieben hat. Und das Ganze gilt auch für digitale Medien. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, weil Abliefern von Webseiten, wie soll das gehen? Soll man die jetzt ausdrucken und in Bibliotheken schicken oder so? Das war natürlich sehr viel zu kurz gesprungen. Und da kommt jetzt diese Weitergeltung ins Spiel, da kam die Idee auf seitens der CDU, das bestehende Gesetz erstmal einfach zu verlängern und dann in aller Ruhe eben an einem neuen Bibliotheksgesetz zu bauen. Was aber natürlich bedeutet hätte, dieser Zustand, dass keine elektronischen Medien archiviert werden, der dauert erstmal bis auf Weiteres an. Kurz gesagt wird es jetzt darauf hinauslaufen, das ist der jetzige Stand, dass dieses Pflichtexemplargesetz, welches die Regierung angeleiert hat, sehr schnell überarbeitet werden wird und dann wahrscheinlich auch sehr schnell in das Plenum zur Abstimmung kommen wird. Wenn ich sage sehr schnell, dann heißt das irgendwie vielleicht im Februar oder so. Das heißt, mit dieser Weitergeltung werden wir uns möglicherweise gar nicht befassen müssen. Gut, haben sich denn die Piraten da angeboten, einen Gesetzesentwurf voranzutreiben? Ja, das ist natürlich eigentlich irgendwie ja unsere Domäne. Digitale Werke, elektronische Publikationen, Webseiten und so. Und natürlich haben wir ganz klar signalisiert, wir stellen da unsere Kompetenz zur Verfügung. Das ist auch, ich glaube, ganz dankbar angenommen worden. Wir sind also im Kultur- und Medienausschuss da auch seitens der Opposition gelobt worden. Und es ist tatsächlich ein Vertreter von der SPD auf uns zugekommen. Da hat es auch schon ein Gespräch gegeben, wo wir so abgestimmt haben, wo wir eigentlich so die Aua-Punkte in diesem Gesetz sehen und was wir uns da wünschen würden. Und es läuft möglicherweise auf einen gemeinsamen Änderungsantrag zu diesem Gesetzentwurf hinaus, wo wir eben genau diese Punkte adressieren können. Was nicht ganz uninteressant ist in dem Zusammenhang, sind nämlich auch eine ganze Reihe urheberrechtlicher Fragen. Nämlich, wenn man sich mit digitalen Medien beschäftigt, dann weiß man, dass man ja so ohne weiteres keine Kopien machen darf. Das ist eine Sache, die Bibliothekaren große Kopfschmerzen bereitet, wenn sie denn ein digitales Werk haben, was sie gerne archivieren würden. Dann werden da ja zwangsläufig Kopien angefertigt bei der Archivierung. Es werden Sicherungskopien gemacht, weil ein digitales Werk, das muss auf verschiedene Medien gesichert werden und so. Und das sind alles so rechtliche Fragen, sind ja so ein bisschen ungeklärt bislang. Also insofern, das ist gar nicht uninteressant, das Thema von der Hinweg. Es ist vor allem interessant zu sehen, was dann daraus wird. Denn das wäre dann ja der erste Fall einer Themenkoalition, oder? Es hat schon, wenn ich mich recht erinnere, Anträge jetzt hier eiserner Reihen und so, hat es schon gemeinsame gegeben. Das sind, ich finde das auch, eigentlich ist es den Politikstil, den wir uns ja wünschen. Dass wir sagen, ja, wir arbeiten eben konstruktiv gemeinsam an solchen Themen, ne, wo man das eben gemeinsam kann. Und wenn man das eben nicht kann oder in den Punkten, in denen man eben nicht einig ist, steht man ja immer noch frei, dann eben eigene Anträge zu stellen. Das muss man ja einfach mal sagen, was ja die Medien ja derzeit nicht so gerne aufnehmen, dass es durchaus ein Novum ist, wenn wiederholt eine Fraktion Gesetzesentwürfe und Vorhaben der Regierung oder der anderen Oppositionsparteien durchaus auch lobt, wenn denn was Vernünftiges dran steckt. Also zumindest ist meine Wahrnehmung von außen, dass es das in der Form, bevor die Piratenpartei im Landtag war, nicht gegeben hat. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Ja, also das ist das, was wo wir uns immer so ein bisschen Kopf packen, wenn so diese die Regierung hat aber und nein, die Opposition hat aber, wenn dann dieses gegenseitige Bashing stattfindet, das ist eigentlich sehr unbefriedigend so. Nein, wir versuchen das nach Kräften natürlich anders zu machen. Okay, Daniel, ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Schluss und ich danke dir, dass du uns einen Überblick gegeben hast über diese beiden Themen, vor allem das Mittelstandsförderungsgesetz. Ist ja interessant, weil es jetzt ja quasi zum Abschluss kommen wird in Kürze und das Pflichtexemplargesetz, das werden wir dann noch weiter verfolgen, was daraus wird und da wirst du uns sicherlich auf dem Laufenden halten. Furchtbar gerne. Alles klar, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Daniel. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.